Der Verlag-Format in Nahotka-Russland gab den Wissenschaftsbericht des Sitka der Partei der Arbeit Koreas, den Genossen Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag erstattet hatte, in Broschüre heraus. Eine Veranstaltung für die Herausgabe des Werkes gab es am 17. August im Verlag. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen von Russland teil.